Denken Hoffnung für die Schlacht, das Hoffen auf den Umschwung. Über die Wüste reitet der Reiter, den Staubwirbel der auf, durch Hitze der Gleisen, Sonne immer weiter. Nichts hält auf seinen trabenden Lauf. Dürre Büsche, einer Geisterstadt. An den letzten Häusern blättert die Farbe ab. Durch arabische Wüste zum Golf. Holt die letzte Reiterei. Durch sein Dorf führt ihn der Ritt. Der Perser der Familie ist verdreckt. Er liegt im Schutt des vergangenen Glücks. Die Relikte des Stammes unter Trümmern versteckt. Der Herr alten Rade und der Elkan wagen im letzten Haus auf das Ende des Tags durch arabische Wüste zum Golf des Im Dorf vor der letzten Basis sortiert ein Kaufmann seinen Tabak. Die Pfeife mit Qualmen duften arabisch. Aber was half das, man Sorgen vergaß? Die Perser liegen unter dem Zeltdach. Die Hitze kühlt während des Abends ab. Durch arabische Wüste zum Golf des Meers. Alles vernichtet, jedes Dorf ist leer. Die Schlacht scheint verloren. Doch er, der Kaschkai, holt die letzte Reiterei. Letzte Reiterei.